1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit ganz kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt, mit meinen eigenen Händen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die mit ihren eigenen Händen etwas Besonderes gemacht haben. Zum Beispiel ein anderes Leben gerettet. Oder, ja, die versucht haben, sich das Leben mit den eigenen Händen zu nehmen. Oder die ein Verbrechen mit den eigenen Händen begangen haben. Oder die aufgrund widriger Umstände sexuell nur auf die eigenen Hände angewiesen sind. Oder vielleicht habt ihr auch besondere handwerkliche Fähigkeiten. Oder vielleicht können eure Hände auch heilen. Wenn irgendetwas von den Beispielen oder vielleicht auch von anderen Dingen zutrifft zum Thema mit meinen eigenen Händen, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe und was ihr mir erzählen werdet. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Carola und sie ist 54. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Nicht 54, 53. Oh, entschuldige, das ist natürlich ein schlimmer Fauxpas. Dass ja, in dem Alter kommt es auf ein Jahr rauf und runter nicht mehr an. Na, oder gerade doch. Naja. Carola, wie auch immer, du hast dich gemeldet zu dem Thema mit meinen eigenen Händen. Ja. Warum? Was hast du mit deinen eigenen Händen gemacht? Als kleines Mädchen meine Katze mit meinen eigenen Händen erwürgt. Oh. Die Katze mit den eigenen Händen erwürgt? Ja. Wie alt warst du da? Ich war knapp 11. Schon? Ja. Und die Katze, wie alt war die? Die war so 4, 5 Monate alt. Ach so, eine ganz kleine Katze noch? Eine ganz kleine Katze noch, ja. Warum hast du das gemacht? Aus Angst vor meinem Vater. Aus Angst, dass es entdeckt wird, dass ich diese Katze heimlich gehalten habe. Ach so, die hast du heimlich gehalten? Ja, eine Schwester, die hat die Katze von einem, wir sind auf dem Dorf groß geworden, wir waren zwar keine Bauern, keine Landwirte, aber wir sind auf dem Dorf groß geworden. Und meine mittlere Schwester, also die ist ein Jahr älter als ich, die hat die Katze von einem Schulkameraden geschenkt bekommen. Ja. Und wir hätten die Katze niemals haben dürfen, mit Sicherheit nicht. Und dann haben wir uns abgesprochen. Ich war schon immer sehr tierlieb. Ich liebte eigentlich die Tiere immer mehr als die Menschen, kann man schon fast sagen. Schon als Kind? Ja, schon als Kind. Ja. Und dann haben wir uns besprochen, kriegen wir das irgendwen. Und dann sind wir übereingekommen, dass wir diese Katze ganz gut in der Scheune verstecken könnten. Wie lange habt ihr sie denn dann in der Scheune versteckt, bis das zu dem Vorfall kam? 2 Monate. Und das war gut gegangen bis dahin? Ja, bis dahin ging es gut, weil sie war ja sehr klein, als wir sie bekommen haben. Mhm. Aber was wir nicht mitberechnet hatten, ist, dass sie ja zunehmend auch selbstständiger wird und dann eben auch aus der Scheune rausläuft. Genau, klar. Und dann eben auch bemerkt wird. Mhm. Na. Und die Mutter wäre nicht so streng gewesen? Aber sie hätte niemals etwas sich gegen den Vater durchgesetzt. Was hatte der Vater denn gegen eine Katze auf dem Land? Wenn ihr eine Scheune hattet, dann ist es doch eigentlich ganz gut, sogar eine Katze zu haben. Er hatte gegen alles was uns Kindern Freude gemacht hat. Ach so, so war der drauf. Ja, so. Dann hast du diese kleine Katze, wie hast du das denn gemacht? Beschreib mal. Das fing eigentlich damit an, dass es meinem Vater aufgefallen ist, dass die Katze da ist. Sie lag dann bevorzugt immer Wochenende unter seinem Auto und das hat er irgendwann mitgekriegt. Und dann fing er an, sich darüber aufzuregen, wo die wohl schon wieder herkommt. Mhm. Die hat er ja noch, die ist ja wohl ganz neu in der Nachbarschaft. Und wenn er rauskriegte, wo die gehörte, und fing an mit unausgesprochenen Drohungen sozusagen. Mhm. Also du bekamst, die Angst steigerte sich. Die Angst steigerte sich, ja. Und irgendwann wusste ich mir nicht mehr anders zu helfen, als die Katze muss weg, zurückgeben konnten wir sie nicht. Mhm. Und dann habe ich von meiner Mutter, die ein paar Kreislauftabletten geklaut und habe die aufgelöst und habe sie der Katze eingeflößt, in der Annahme, sie würde dann einschlafen und dann eben so sterben. Die Rechnung ging aber leider nicht auf. Die Tabletten haben der Katze nichts gemacht? Oder davon merkte man nichts? Ihr ging es ganz schlecht davon. Sie hat sich also fürchterlich, fürchterlich übergeben und also war am Jammern und am Maunzen. Und also ich konnte wirklich sehen, es geht ihr sehr, sehr schlecht. Es war also nichts von wegen Einschlafen und nicht wieder aufwachen. Ja. Wie ich mir es als in meiner Kinderseele eben vorgestellt hatte. Und dann? Und irgendwann konnte ich das Elend nicht mehr mit ansehen und dann habe ich sie auf den Arm genommen und hab ihr dann ihr kleines Häschen zugedrückt und hab so lange gedrückt, bis er eben nicht mehr geatmet hat. Mit einer Hand? Mit zwei Händen. Mit zwei Händen. Hat sie, ich versuche mir gerade das Bild vor Augen zu führen, hat sie dich dabei angeguckt? Ich glaube, sie war von den Tabletten her gar nicht mehr in der Lage, mich anzugucken. Ach so, sie hat sich auch nicht mehr gewehrt. Wie lange drücke hast du da zugedrückt, bis du dachtest, jetzt ist es soweit? Es kam mir ewig vor. Es war mit Sicherheit nicht lang, aber mir kam es damals vor wie eine Ewigkeit. Das muss doch eine unglaubliche Überwindung sein, wenn man ein Tierfreund ist. Und du hast diese Katze ja sehr gemocht, das war ja deine Katze. Und ich habe es auch aus Liebe getan. Ja, klar, aber dennoch muss es ja eine unglaubliche Überwindung sein, so einem kleinen Tier den Hals zuzudrücken. Oder? Ja, natürlich. Aber du hast das ja aus Liebe getan und nicht aus Grausamkeit. Ich mit Sicherheit wäre ihr mein Vater schlechter bekommen als dieser doch relativ schnelle Tod. Deine Schwester war nicht daran beteiligt? Nein, sie weiß es auch nicht. Ach so. Ich habe dann so getan, als ob sie irgendwo in der Nachbarschaft Gift gefressen hätte. Hat man sie denn dann tot irgendwo gefunden? Hast du sie? Naja, ich habe sie dann in ihr Heubettchen, wo sie in der Scheune eben auch gelebt hatte, da habe ich sie dann hingelegt. Was gesagt? Ich habe gewartet, dass meine Schwester sie entdeckt und dann praktisch es mir sagt. Ach so. Wie lange hast du denn dieses Geheimnis mit dir herumgetragen? Ich spreche heute zum ersten Mal darüber. Ehrlich, heute, du bist jetzt 53 Jahre alt. Ja. 53, muss man klar zu sagen. Ja, als ich hörte die Themennacht mit meinen eigenen Händen, da hatte ich auf einmal dieses Bild vor mir, wie ich dieses kleine Kätzchen in meinen Händen gehalten habe. Und da kam das erstmal wieder so richtig hoch. Bist du in all den, du hast wahrscheinlich schon immer wieder mal in all den Lebensjahrzehnten daran gedacht. Bist du mit dir im Reinen, dass du gemacht hast, weil es das kleinere Übel für die Katze war? Oder überkam dich oder kommt dich doch ab und zu ein schlechtes Gewissen? Ich weiß es nicht. Schlechtes Gewissen kann man nicht sagen. Es belastet mich. Mhm. Aber schlechtes Gewissen direkt ist es nicht. Ja, die Absicht war ja... Das ist mehr so, ja... Die Überlegung, hätte ich anders handeln können, also, hätte ich mich nicht doch durchsetzen können. Ja. Aber ich hätte mich nicht durchsetzen können damals. Nee, wenn du deinen Vater so beschreibst, nur ich ahne das ja, was du gerade nur ein bisschen angedeutet hast, dass da nicht gut Kirschenessen mit dem war. Und ja, so Prügel waren an der Tagesordnung für Nichtigkeiten. Und du warst 11 Jahre alt. Aber deine Absicht bei dieser ganzen Aktion war ja nur eine gute. Ja, mir ging es darum... Mein kleines Pünktchen darf niemals mein Vater in die Hände fallen. Und darf nicht gequält werden von dem Vater. Genau. Und vielleicht durch diese Tabletten, vielleicht wäre das ja gar nicht so dumm, war sie gar nicht mehr richtig bei Bewusstsein und hat dieses Erwürgen vielleicht gar nicht so mitbekommen mehr. Ich glaube es eigentlich auch, weil sonst hätte sie sich ja gewehrt, genau. Sie hätte ja gekratzt oder irgendwas. Genau, irgendwas hat sie gemacht, ja. Aber sie, eigentlich lag sie ja nur noch schlaff in meinen Arm. Carola, eine traurige Geschichte, aber du hast sie uns schlüssig erklärt, warum das so gekommen ist. Und ich gehe mal davon aus, dass du richtig gehandelt hast, weil als Kind in der Not und du konntest dich mit niemandem richtig besprechen, warst du ja auch gefangen in der Situation, vermute ich mal. Ja, klar. Danke dir für das Vertrauen, dass du uns das erzählt hast, nach so vielen Jahrzehnten. Nach 40 Jahren, das ist ja Wahnsinn. Ja, durch dieses praktisch mit meinen eigenen Händen, da bin ich das Kind auch nicht mehr losgeworden. Ja. Denke ich, das ist jetzt eigentlich die Gelegenheit, es einmal auszusprechen. Mhm. Weil ich, wie gesagt, ich habe noch in meinem ganzen Leben noch nicht darüber gesprochen. Das mit niemandem. Das ist wirklich erstaunlich. Auch nicht mit deinem, bist du verheiratet? Nein, ich bin alleine. Aber es gab sicher mal Beziehungen und so. Gab es. Ja, also auch da mit den Beziehungen hast du nicht darüber gesprochen. Nein. Ja. Mit niemandem, weder mit meinen Schwestern noch mit meiner Mutter. Ich war auch mal in Therapie gewesen wegen einer anderen Geschichte. Selbst da habe ich darüber nicht gesprochen. Das war also, ja, also in der hintersten Schublade versteckt. Fühlen wir uns geehrt, dass du es hier uns erzählt hast. Ich danke dir vielmals dafür. Ja. Und wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, und ich wünsche mir, dass niemals ein Kind jemals wieder solche Angst haben muss, dass zu solchen Taten greifen muss. Dass ein Kind in eine solche Lage kommt, in eine solche Zwangslage. Ja. Ich verstehe. Liebe Carola, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Auf Wiederhören, tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema mit meinen eigenen Händen. Was habt ihr schon Besonderes oder Außergewöhnliches mit euren eigenen Händen gemacht? Oder vielleicht macht ihr es zurzeit auch noch und wollt mir davon erzählen. Es kann etwas traurig sein, wie wir es gerade gehört haben, oder natürlich auch etwas Ausgefallenes, etwas Schräges oder vielleicht auch etwas sehr Schönes. Telefonnummer 0800 220 50 50 und es geht weiter mit Thomas und Thomas ist 43. Guten Morgen, Thomas. Schönen guten Morgen, Domia. Thomas, ja. Deine Geschichte zu unserem Thema. Ja, also ich habe niemanden erwürgt. Bei mir ist das eigentlich eher das Gegenteil. Ich habe den ersten Satz nicht verstanden. Du hast? Ich habe niemanden erwürgt. Du hast niemanden erwürgt, da bin ich schon mal... Bei mir ist das eher das Gegenteil. Also ich habe schon sehr, sehr vielen Leuten wieder aufgeholfen. Ja? Und was hast du da besonders mit deinen eigenen Händen gemacht? Ja, also ich bin Ex-Kiezgänger, sag ich mal. Hamburger Kiez viel. Ja? Über 25 Jahre lang. 25 Jahre? Gänger bedeutet? Ja. Was denn? Du sagst Gänger. Was heißt Gänger? Du warst Kiezgänger. Was heißt das? Ja, Milieuerkundung, sag ich mal. Ne? Als junger Bengel mit 18 reingerutscht, sag ich mal. Ja, ist knapp 40. Ne? Milieuerkundung. Was heißt das denn nun wieder? Milieuerkundung. Ja, also ich da so viel rumgetrieben. Viel bei den Mädels gewesen? Ja, indirekt. Nicht so. Nicht so. Aber da habe ich aber auch schon was gemacht. Also, du musst dir ja vorstellen, der Hamburger Kiez, da gibt das pro Woche. Pro Woche ca. 80 Körperverletzungen, welche notiert werden. Also faktisch welche angezeigt werden. Ja. Also das ist doch eine recht harte Szene, sag ich mal. Ne? Glaube ich auch. Da habe ich doch recht viel Erste Hilfe geleistet schon, muss ich schon sagen. Also du bist bei Schlägereien irgendwie dazwischen gegangen, hast den Opfern geholfen, oder wie? Das habe ich auch schon gemacht, aber manchmal hast du auch zum Beispiel eine Alkoholleiche, eine Jugendliche, ne, die liegt dann da auf der Straße, also total weggetreten schon. Aber mir ist jetzt deine Rolle immer noch nicht ganz klar, wenn du sagst, du hast vielen Leuten da geholfen, in welcher Funktion, was hast du denn dann da gemacht auf dem Kiez? Dass du überhaupt da warst, warum warst du da, wenn du nicht bei den Frauen warst, was hast du denn gemacht? Ja, alles Mögliche, Essen gegangen, Spielhalle. Ach so, einfach so rumgetrieben. Rote Kino, ja, ich kannte da auch ein paar Leute. Ach so, einfach quasi warst du Gast da, so kann man sagen. Ja, Gast, natürlich. Gast, ja. Hätte ja sein können, dass du Türsteher warst oder irgend sowas, war mir jetzt nicht so klar. Nein, ich bin keine Helbe-Type, ich bin eigentlich ganz normal. Ach so, und dann sind dir in diesen vielen Jahren, sind dir öfters solche Dinge vor Augen gekommen, dass es Gewalttaten gab, zum Beispiel. Gewalttaten, ja, da stand eine Frau an der Wand, ne. Hat auch Prügel bezogen. Da bin ich dann aber auch reingesprungen. Ja. Aber ist noch ganz gut ausgegangen. Was war denn das Heftigste, was du gemacht hast? Also wo du eingeschritten bist oder der heftigste Vorfall, an den du dich erinnerst? Oh, in 25 Jahren? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe ja noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Das rufe ich dich ja jetzt mal an. Ne? Ja. Mein Kumpel hatte mich mal angesprochen, wenn du so nachdenkst über die 25 Jahre, was mir so durch den Kopf geht. Ne? Ja. Es ist ja so, es gab ja viel in den Medien so in den letzten, ja, in den letzten Monaten so Zivilcourage, Gewaltprävention, solche Sachen. Das wurde ja häufig angesprochen. Und ich habe das 25 Jahre lang gemacht. Na gut, da musst du uns aber auch ein paar Beispiele erzählen, die dir so in den Kopf kommen. Was sag uns so ein paar Vorfälle, beschreibt ihr uns doch mal, wo du dazwischen gegangen bist, wo du couragiert warst. Da war zum Beispiel die Schnapsleiche, da war vielleicht, weiß ich nicht, 14, 15, total weg. Mhm. Drumherum standen noch 4, 5 Jugendliche, allerdings total überfordert, ganz klar. Naja, dann haben sie ihn an alle Viere gepackt und 20 Meter weitergezogen. War nämlich auch da reingesprungen und gesagt, so geht das nicht. Ne? Mhm. Atmung war aber noch da, dann habe ich einen Rettungswagen gerufen, die kam dann auch sofort. Mhm. Ja, nur rauf auf die Trage, festgeschnallt, rein und weg. Mhm. Hast du was gehört nochmal von dem Jungen später? Nee, habe ich leider nicht. Ich denke, dass er wieder da ist. Ja. Aber der Notarzt hat auch gesagt, das war gut, dass ich es gemacht habe. Ja. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, das haben auch genug andere Menschen gesehen. Mhm. Ne? Und das die nichts gemacht haben. Nö, die haben nichts gemacht. Mhm. Okay, das war ein Beispiel. Du hast sicher noch so. Oder manchmal, du hast das ja auch manchmal, was weiß ich, da liegt jemand auf der Straße, so ein Straßenbewohner, ein Berber, meinetwegen, so nennt man sie ja. Mhm. Viele Leute sagen auch Penner, ich finde das nicht so gerechtfertigt. Mhm. Du weißt ja gar nicht, welches Schicksal dahinter steckt. Mhm. Da hat auch keiner Hilfe geleistet. Nun habe ich aber gesehen, die Stirn war schon ganz nass oben, ganz feucht. Mhm. Und das nützt nichts, da musst du anrufen. Das geht nicht. Also wenn die Stirn feucht ist, dann muss man den Krankenwagen anrufen. Ja, würde ich machen. Das ist der Kreislauf. Ja. Und das hast du dann auch gemacht? Ja, natürlich. Die kam dann auch mit zwei Mann. Weit habe ich das nicht weiter verfolgt, aber da hat wohl noch eine Infusion gekriegt, eine Spritze. Mhm. Ich hoffe, dass der wieder auf ist. Ja. Schlaganfall habe ich auch schon erlebt. Der war ganz blau im Gesicht. Erzähl uns den Vorfall mal. Ja, lag da auf der Straße und ja, ich sag, was ist los mit dir? Wie geht das dir? Oder ja, mein Bein, hat er immer gesagt. Mhm. Ich sag, soll ich einen Rettungswagen rufen? Hat er nur noch ja gesagt. Und dann war aber aufgefallen, das Gesicht war ganz blau. Mhm. Weiß nicht, ob das Schlaganfall war. Mhm. Genau. Also warst du sowas wie so ein guter Engel auf dem Kiez? Ja, kann man so sagen. Ja, also ich war schon immer hilfsbereit. Wollte früher mal Sozialarbeiter werden, hat sich aber nicht ergeben. Achso, daher kommt die Ader so, die Affinität dazu. Ja. Wenn du 20 Jahre Kiez und hast so viele Sachen gesehen, kannst du so über den Daumen sagen, wie viel Mal du geholfen hast und mit deinen eigenen Händen sozusagen dann Leute vielleicht gerettet hast? Im gesamten Milieu über alles? Bitte? Ja, im gesamten Milieu jetzt, die gesamte Bandbreite. Ja, während du so da agiert hast, wie viel Mal bist du eingesprochen? Also sagen wir 4 bis 5 Mal und das 25 Jahre lang, dann sind wir aber über 100. Ah ja. Aber das ist doch eine tolle Sache. Hast du denn da bei so vielen Fällen nicht irgendwann mal eine große Danksagung bekommen? Nein, eigentlich nicht. Kein Mal? Nein, also nicht richtig. Also ich kenne einen Polizisten, den kann ich auch anrufen, wenn irgendetwas ganz schlimm ist, wenn mir irgendetwas auffällt. Aber ansonsten nicht so. Ist ja auch traurig. Das ist halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen so die Gesellschaft, weißt du? Das ist ja so ein, der Kiez ist ja, wie soll ich sagen, ja, so eine Scheinwelt. Ja, schon. Aber ich hätte ja sagen können, dass einer von den Menschen, die nun da von dir mehr oder weniger gerettet wurden, sich dann doch mal gemeldet hätten und sich bei dir bedankt haben. Aber das ist nicht der Fall. Ja, einen habe ich mal wieder gesehen. Ja. Aber das habe ich gar nicht erkannt. Also, das war Thomas. Thomas war 20 Jahre auf dem Kiez, hat oft eingegriffen und hat vielleicht, er weiß es gar nicht, vielleicht sogar das ein oder andere Leben gerettet. Finde ich eine tolle Sache. Schön, dass du angerufen hast, Thomas. Ja, ich wollte noch ein bisschen appellieren, dass das jeder mal macht. Natürlich. Da kann man nur appellieren. Aber ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass man da ins Schwarze appelliert. Wenn es dann hart auf hart kommt, laufen die meisten doch weg oder gucken weg. Ja, das ist es. Ja. Aber es gibt immer wieder doch mutige Leute überall, die dann doch einschreiten. Vielen Dank, Thomas. Alles Gute wünsche ich dir. Kein Problem, ne? Das tut erstmal. Ja, tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Stefan ist hier. Stefan ist 35. Guten Morgen, Stefan. Ja, hallo. Ich rufe zu deinem Thema an mit meinen eigenen Händen. Ja, so sollte es sein. Mir ist Folgendes. Vor 4 Jahren ist es jetzt her. Es war Anfang Januar, kurz nach Silvester passiert. Ich bin am Neckar. Ich wohne in Heidelberg. Mhm. Spazieren gegangen. Ich das öfter so tue und also so in meinen Gedanken, in meinem Tran. Und dann habe ich beobachtet, wie eine junge Dame mit ihrer Tochter da spazieren ging. Mhm. Und das Kind hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, war 5 Jahre alt. Mhm. Und das Mädchen ist ins Wasser gefallen. Ui, im Januar. Im Fluss. Genau, ja. Mhm. Also super kalt natürlich, klar. Wie kam das? So schnell fällt man doch nicht ins Wasser. Ja, das kann ich nicht so beurteilen. Also ich war circa, weiß ich nicht mehr, 30, 40 Meter weit weg. Naja, klar. Ich habe einmal gesehen, dass das Kind da reinfällt. Kann schon passieren, wenn das spielt und rumläuft und so und plötzlich liegt es drin. Genau. Ja. Und es waren einige Passanten außenrum. Die Frau, die Mutter hat natürlich laut geschrien, Hilfe. Und die Leute standen da. Und irgendwie hat keiner was gemacht. Und ja. Und das Kind lag schon richtig im Wasser und war am Zappeln? Es war im Wasser, hatte so eine im Winter natürlich ein Kind anzieht, dick, so eine Daunenjacke an. Das taugt sich dann ja auch mit dem Wasser voll und ist sehr schwer. Und ich habe das eben beobachtet und ich kann das gar nicht mehr so benennen. Also, was da so in mir vorging, ich habe nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe meinen Mantel aufgeknöpft, habe den ausgezogen, bin dahin gelaufen. Weit war es ja nicht. Und bin dann einfach so über die Böschung ins Wasser gesprungen. Wie weit war das Kind? Stand das Kind noch oder war es schon? Nee, das Kind hat so gestrampelt und ging hoch und runter. Ah ja. Und der Fluss, der zieht ja auch, das ist ja eine Kraft hinter in der Strömung. Ja, genau. Und ich bin selber jetzt nicht sonderlich groß und ich stand so, vielleicht fast bis zur Brust dann im Wasser. Ich habe mir das Mädchen irgendwie geschnappt. Das ist jetzt auch im Nachhinein immer so wie so ein surreales Erleben, weil man ist dann in einer besonderen Situation. Ja, klar. Und hab sie dann so geschnappt und irgendwie dann da an das Ufer, an die Böschung. Da waren dann auch noch zwei Leute, die uns dann geholfen haben, da rauszukommen. Andere Passanten haben in der Zwischenzeit Polizei und Notarzt gerufen, die dann auch sehr rasch da waren, haben das Mädchen mitgenommen. Also kann man sagen, wenn du jetzt nicht da so schnell reingesprungen wärst, hätte es passieren können, dass das Kind abtreibt und untergeht. Das hat mir die Polizei so gesagt, ja. Mhm. Also die Polizei meinte, wenn sie nicht da reingesprungen wären, gehen sie davon aus, dass das Kind ertrunken, weil in den Witterungsverhältnissen so kalt, so ein kleines Kind und der Körper... Ja, klar, natürlich. Bist du denn so ein fitter Typ, der vielleicht auch mal sowas trainiert hat und sowas kann? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe selbst eine ziemlich schwere Herzerkrankung. Oh. Meine Ärzte haben dann auch zu mir gesagt, sag mal, also du springst halt ins Wasser rein. Dann habe ich gesagt, ich habe mir das nicht überlegt. Also. Ach du lieber Gott, das heißt, du hast, ohne darüber nachzudenken, mit deinem eigenen Leben gespielt, schwere Herzerkrankung, eiskaltes Wasser Leben, springen? Leben gespielt, das ist jetzt sehr pathetisch, also weiß ich nicht. Also ich hab mir das nicht überlegt. Ich habe es einfach gemacht und es hat Gott sei Dank funktioniert. Ja. Du musstest ja auch so, wie du es gesagt hast. Ist dann auch nichts Großartiges passiert. Sie hatte wohl eine leichte Unterkühlung. Ja. Und schade ist nur, dass ich dann einfach nichts wieder gehört habe von der Mutter oder von dem Kind. Die Mutter hat sich dann vor Ort bei dir. Bei der Polizei habe ich nachgefragt. Und ein paar Tage später, und die haben gesagt, das Kind ist wohl wieder zu Hause und es ist in Ordnung. Und sie haben auch meine Adresse weitergegeben. Hat die Mutter sich denn vor Ort bei dir nicht bedankt? Nee, also ich habe, wie gesagt, von ihnen nie wieder was gehört. Nee, es hätte sein können, in dem Moment, als du mit dem Kind rauskamst, hätte doch die Mutter zumindest da sagen können, mein Gott, danke, danke, danke. Nichts? Nee, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Weißt du, was ich auch ganz merkwürdig finde? Du sagst ja, du standst bis zum Bauch im Wasser. War das so? Mhm. Ja. Wieso ist die... So bis zum naja, okay. Zur Brust ungefähr, Wieso ist die Mutter denn nicht in das Wasser gegangen? Das weiß ich auch nicht. Das finde ich ja total merkwürdig. Als Mutter, sie schreit um Hilfe und geht selbst nicht ins Wasser, um ihr eigenes Kind zu retten? Was ist das denn für eine Mutter? Ja, also ich meine, ich habe mittlerweile selbst einen kleinen Sohn und ich würde da, alles Mögliche veranstalten. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich hätte mich natürlich damals auch gern mal mit ihr unterhalten. Aber die Polizei hat, ich habe dann dort angerufen, wie ich wieder zu Hause war, einige Tage später, wie gesagt. Und habe nachgefragt und wie gesagt, ich hatte auch meine Adresse dort hinterlegt und auch mich bereit erklärt, dass sie gerne weitergeben können. Und habe auch nach der Adresse von der Mutter gefragt, aber die Polizei sagte mir dann, die können sie mir nicht einfach so geben. Also irgendwie weiß ich nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat sich bei dir nie gemeldet. Nee. Und das finde ich unfassbar. Du rettest das Kind. Das ist schon komisch, oder? Total. Wenn man sich jetzt vor, wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe, wie gesagt, selbst einen kleinen Sohn, ja, wenn sowas passieren würde, natürlich, würde ich die Teppiche ausbreiten. Ja, klar. Gut, dann kriegst du hier von uns allen, von ganz, ganz vielen Menschen, wenn die Mutter es schon nicht gemacht hat, ein großes, großes Dankeschön und Chapeau, dass du das gemacht hast. Das ist schon eine tolle Leistung. Das musst du jetzt einfach so hinnehmen, diesen Lob. Auch wenn es nicht, wenn es dir ein bisschen peinlich ist. Lieber Stefan, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, sehr gerne. Tschüss. Danke. Ciao. Alles Gute für dich. Ciao. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade zugeschaltet haben. Unser Thema heute Nacht heißt mit meinen eigenen Händen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die was Besonderes mit ihren eigenen Händen machen. Die vielleicht, so wie wir es gerade gehört haben, ein Leben gerettet haben. Oder die mit ihren eigenen Händen versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Oder die ein Verbrechen begangen haben mit den eigenen Händen. Die sexuell nur auf ihre eigenen Hände angewiesen sind. Oder aber die vielleicht auch mit ihren Händen anderen Menschen sehr viel Gutes tun. Zum Beispiel ein Chirurg oder ein Heiler, der mit den Händen heilt. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und die Mailadresse domian@wdr.de. Sandra ist hier. Sandra ist 25. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sandra. Also mein Thema ist jetzt nicht so spannend wie eine Katze erwürgen oder ein Leben retten. Na, mach deinen Anruf mal nicht klein. Leg mal los, was du meinst. Ja, bei mir ist es halt ein total peinliches Thema. Es ist eher was Sexuelles, sag ich mal. Ja. Und zwar, ja, ich bin 25. Ich hatte zwei große Beziehungen, einmal 3 Jahre und einmal 5 Jahre. Mhm. Und einige Liebschaften. Aber ich wurde noch nie von einem Mann befriedigt. Ach. Also ich bekomme halt nur einen Orgasmus, wenn ich... Mit dir selbst. Ja, genau. Also auch in diesen beiden langen Beziehungen, wo man sich ja dann doch aufeinander einstellt und sich sehr annähert, hat es nicht funktioniert? Nee, leider nicht. Wussten die Männer das? Nein, um Gottes Willen. Ich kann noch nicht zu ihm sagen, Schatz, pass auf, 5 Jahre Beziehung war toll, aber alles war vorgetäuscht. Ach, du hast es dann auch immer vorgetäuscht? Ja, natürlich. Du hast man kann doch nicht das Ego von einem Mann so runtermachen. Naja, ich weiß nicht, ich habe da ein ungutes Gefühl bei. Ich finde, man sollte gleich mit offenen Karten spielen. Es funktioniert nicht so bei mir. Nee, ich habe es halt anders versucht. Ich habe halt versucht, immer Spielzeug mit reinzubringen, neue Ideen mit einzubringen und so. Halt hintenrum Neues auszuprobieren, um zu sehen, ob es eventuell doch an ihm liegt, aber... Irgendwann war mir dann doch klar, es lag an mir. Also es liegt anscheinend wirklich an mir. Wie erklärst du dir das? Ich habe keine Ahnung. Also es ist nicht so, als würde mir der Akt an sich nicht gefallen. Ich genieße den total. Mhm. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich nicht komme. Nur wundert es einen schon irgendwann, warum da nichts passiert. Und wenn ein Mann es mit seinen Händen macht, könnte... Auch nicht. Aber weil du ihn wahrscheinlich auch nicht richtig eingewiesen hast. Wenn du mit offenen Karten spielen würdest und sagst, bei mir klappt es nicht, beim Geschlechtsakt, bei mir selbst klappt es, so mache ich es, guck mal, so mache ich es, dann könntest du ja deinen Freund eher, deinen Partner eher anführen. Das wäre natürlich eine Option. Ja, ich glaube, das ist die Lösung nämlich von so einem Problem, sonst kommst du da nie raus. Ja, aber jetzt ist die Frage, verkraftet so eine Aussage ein Mann? Ja, wenn du von Anfang an mit offenen Karten spielst, ja. Wir bitten sogar darum. Weil es gibt eigentlich keinen größeren Horror für einen Typ, als die Vorstellung, die spielt mir immer was vor. Mhm. Das ist wirklich, und du kommst ja dabei wahrscheinlich auch selbst blöd vor, wenn du da stöhnend, wenn du da stöhnend liegst und ich komme. Ja, so in etwa. So geht das nicht, Sandra. Ja, nee, schon richtig. Also ich dachte auch eine Zeit lang, in dem Vorgespräch hier vorhin wurde ich auch gefragt, ob das vielleicht allgemein an Männern liegt. Und also ich habe auch schon mal es mit einer Frau probiert und das lag auch nicht an einer Frau. Also da hat es auch nicht geklappt. Gut, das kann man ja grundsätzlich klären. Das wirst du ja wissen. Soweit wirst du in dich hineingeschaut haben. Am geilsten findest du, wenn Männer, nicht Frauen. Ja, genau. Gut. Also ich bin da 100% hetero. Gut, dann ist die Grundlage schon mal geklärt. Es fehlt dann nur noch die richtige Technik und natürlich auch die Einstellung, dass sich fallen lassen könnt. Meinst du wirklich, das liegt an der Technik? Beides. Ich glaube, beides ist ganz wichtig. Natürlich, klar. Wenn du nur so ein Rammler hast, ich sag's mal ganz, ganz platt, da passiert überhaupt nichts. Hast du aber einen guten Liebhaber, den du auch wertschätzt und toll findest als Mensch und der geht sehr auf dich ein mit der entsprechenden Technik, ist es die beste Voraussetzung, guten Sex zu haben. Ist doch klar. Ja, richtig. Hat dich das nicht sehr gefrustet all die Jahre? Nee, eigentlich nicht, weil der Akt an sich ist ja völlig in Ordnung. Der ist auch schön und Abwechslung ist ja da. Und es ist halt nur im Nachhinein, irgendwann ist es ziemlich frustrierend, so nach dem Motto, ich kann es nicht zu Ende bringen. Mhm. Da fehlt halt der Abschluss für mich. Wie hast du das denn überhaupt gemacht? Hast du mit deinen Freunden zusammen gewohnt? Ja. Ja, aber ist doch eigentlich letztendlich egal. Du hast eine heiße Nacht mit denen verbracht. Mhm. Du bist erregt gewesen in der Zeit. Und dann sind die Jungs zum Ende gekommen, sind erschöpft. Du liegst da immer noch erregt. Was denn dann? Hast du dann Hand angelegt? Danach heimlich? Also ich hab, das ist ja schwierig, wenn man zusammen wohnt. Also entweder war ich halt unter der Dusche oder aber ich hab's als Vorspiel genommen. Ja, als Vorspiel, als kleinen Vorgeschmack, so nach dem Motto, guck dir das mal an. Ja, wie Vorspiel. Und dann hast du es hinterher für dich alleine gemacht, oder wie? Wie bitte? Verstehe ich jetzt nicht, als Vorspiel genommen. Was hast du als Vorspiel genommen? Ja, als Vorspiel, so nach dem Motto, so Schatz, setz dich da hin und schau dir das an, was ich gerade mache. So nach dem Motto, ich töne dich jetzt an. Ach so, du hast es dann vor den Männern gemacht. Richtig. Ach so. Aber dann warst du doch schon relativ offen, also wenn du es so vor den Männern gemacht hast. Aber nee, das verstehe ich nicht. Du hast Sex mit den Männern gehabt. Du bist nicht zum Orgasmus gekommen. Und dann sagst du den Männern, hier, guck mal, ich mach's mir jetzt selbst? Nee, so nicht. Nein, vorher. Aha. So als zum Aufwärmen. Ach so, für diese, ich verstehe. Jetzt, ja. Gut. Jetzt habe ich es verstanden. Also Sandra, da musst du in der nächsten Zeit, hast du im Moment einen Freund? Ja. Ja, du hast einen. Wie lange jetzt schon? Jetzt sind wir seit 4 Jahren zusammen. Ach, ist das jetzt die zweite oder die dritte Beziehung schon? Das ist die zweite. Das ist die zweite. Wir kommen jetzt ins fünfte Jahr, genau. Ah, ich war davon ausgegangen, dass die zweite Beziehung schon zu Ende ist. Nee. Das ist natürlich jetzt wirklich ein schwieriges Problem, deinem Freund nach 4 Jahren zu sagen, ich hatte noch nie einen Orgasmus. Ja. Da bin ich jetzt auch eher ein bisschen ratlos, wie man da jetzt offen rangeht. Das ist wirklich. Ja, das ist ja natürlich schockierend. Der Domian ist ratlos. Das ist wirklich schockierend. Nein, ich finde es schockierend, wenn du das deinem Freund jetzt sagst. Du müsstest zusammen etwas versuchen, ein neues Spiel in die Sexualität reinzubringen, mhm, was ich vorhin dir schon vorgeschlagen habe, dass du ihn es mal bei dir mit der Hand machen lässt. Okay. Also ich bring's ihn im Prinzip spielerisch bei. So. Und dann kannst du über die letzten 4 Jahre den Mantel des Schweigens legen. Was soll man darüber noch reden? Wenn jetzt der Knoten vielleicht aufgeht, könnte ja sein. Okay. Ja, ich werde es mal versuchen. Versuch es, weil diese Stöhnerei ist albern. Ja, ich weiß. Mann. Sandra, danke für dein Vertrauen, dass du uns dieses intime Geheimnis anvertraut hast. Ja, und danke für den Tipp. Ich werde es mal probieren. Und ich rufe gleich das nächste Mal an und sag, wenn es geklappt hat. Ich fände es fantastisch, wenn du mir erzählst von dem großen Erfolg. Alles klar, danke. Alles Gute, tschüss. Schönen Abend noch, ciao. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50. Barbara, 54. Guten Morgen, Barbara. Grüß dich, Domian. Hallo Barbara. Freut mich, mit dir zu sprechen und über meine Dinge zu sprechen. Ja. Die Hände waren immer gebraucht. Also ich sagte jetzt mal, als Kind schon, ja, da wurde ich in einer Metzgerei groß. Das war furchtbar eklig. Also ich wurde gezwungen, da einen Fisch zu töten. Ich konnte nicht. Ein Fisch in der Metzgerei? Ah, das war schrecklich. Aber das war nicht so hochdramatisch. Ich habe dann einen Konditormeister geheiratet. Ist ja schon besser. Und da haben wir dann den größten Kuchlupf der Welt gebacken, 14 Tage Tag und Nacht. Ja. Und das Café war sehr begehrt, da waren auch Schauspieler, was war denn das Ganze. Aber in dem ganzen Trubel, in dem vielen Betrieb, habe ich dann festgestellt, Leute sind kommen mit Ischias oder Arthrose oder Krebserkrankungen. Und ich habe dann immer Hände aufgelegt im Café. Und dann kamen immer viele Menschen. Moment. Ja. Du hast Hände aufgelegt, ja, im Café? Ja, die haben ja leid getan. Die kamen. Ja, nee, ich habe sie im Café, ja, hast du was gemacht? Ja. Ich habe es als Kind schon gemacht, oder als Schulkind schon gemacht, wenn jemand den Fuß gebrochen hat. Ja. Wurde ich ins Rektorat gerufen. Und dann habe ich dort gesessen und bis der Notarzt war oder bis die Mutter den Sohn abgeholt hat oder die Tochter, habe ich immer Hände aufgelegt. Wie? Und dann hast du später in dem Café, wenn da Leute kamen mit einer Erkrankung, dann hast du in aller Öffentlichkeit oder bist du dann... Man hat dann so ein Nebenzimmer gehabt. Ja, ein Nebenzimmer. Und dann war das aber mir zu viel, also ich konnte es ja nicht machen. Es war ja ein riesen Café mit über die Schauspieler und ein riesen Trara, was wir immer gemacht haben, mit Guinness-Buch und allem, und noch konnte ich das nicht mehr. Ich habe meinem Mann gesagt, ich schließe das Café zu, 95. Am 31.12. haben wir es zugeschlossen, einfach. 95 ist das Café geschlossen worden? Geschlossen, ja. Und dann haben wir die Heilfähigkeit, wusste ich, oder ich habe die Fähigkeit, oder habe das halt immer getan. Und dann wollte ich es aber ausreizen. Ich wollte einfach wissen, was steht dahinter, ja? Hinter der Heilfähigkeit der Hände. Was steht dahinter? Genau, bevor du weitererzählst, lass mich noch fragen. Du hast ja dann in diesem Café viele Leute, ich sag mal, behandelt. Ja. Mit auch schweren Erkrankungen. Ja, Krebs. Auch Krebserkrankungen? Ja. Hast du deine Hände an die Stelle gelegt, wo die Erkrankung ist? Ja, und auf den Kopf. Und auf den Kopf. Wie lange lagen die Hände dann? Ja, also mindestens manchmal 10 Minuten. Ja? Ja, manchmal 20 Minuten. Hast du währenddessen etwas gesagt? Nee, ich war ganz in mich gekehrt. An was hast du gedacht? Also manchmal gar nichts zwischendrin, wie wenn die Gedanken leer sind, wie wenn zwischen den Gedanken leer ist, wie im Bewusstsein. Und wenn ich was gedacht habe, dann habe ich an das Körperteil gedacht des Menschen, wie es regeneriert, wie es gesund ist, wie die Zellmembrane, wie sie alles, das habe ich gedacht. Hast du denn dann Rückmeldungen bekommen, dass es den Leuten besser ging oder gut ging? Oh ja, ich habe immer wieder Rückmeldungen und habe Briefe da, ich habe von Leuten Briefe, die haben gesagt, da können alle anrufen und uns nachfragen. Also das ist jetzt nicht etwas, wo die Menschen, ich habe Briefe und sie sind gesund geworden. Waren das denn, lass mich auch noch fragen, waren das, ich habe es gerade schon gesagt, es waren auch schwere Erkrankungen, also Krebserkrankungen. Und die sind nach deinem Händeauflegen geheilt worden? Ja. Wie erklärst du dir das? Ich weiß nicht, also ich habe das immer schon gehabt und dann habe ich so, oder ich sehe manchmal, ich sage, frag mich nicht, ich habe schon Leute, ich war mal in der Türkei, habe die Frau gesehen, da die Yogalehrerin im Hotel, habe ich die Aura gesehen und ganz dunkel und habe nur gesagt, sie muss sofort, sie hat auch Schmerzen gehabt, wie wahnsinnig, sie muss sofort nach Deutschland fliegen. Das war in der lykrischen Grenze, da gab es keine großen Krankenhäuser. Kannst du die Aura eines Menschen sehen? Ich kann sehen, aber nicht bei jedem. Siehst du meine Aura? Also ich muss jetzt da, weißt du, übers Fernsehen, das ist jetzt recht schwierig. Ich sehe nur, dass dass der Magenbereich ab und zu der Magenbereich ab und zu ein bisschen schwach ist. Das kannst du bei mir jetzt sehen. Ja. Also man sieht so diese Dinge, ja. Hast du manchmal ab und zu Magenbereich? Eher selten eigentlich. Also ab und zu, also das heißt über Unverdautes, aber weißt du, sitzt jetzt auch da und das ist abgeschnitten, da ist die Schiene. Ich sehe immer gerne einen ganzen Menschen. Achso, du bist... Mit den Füßen. Genau, du siehst mich ja jetzt hier nur bis in den halben Körper. Ja, nee. Weißt du, was ich sagen will? Ich möchte natürlich auch den Menschen sagen, dass jeder Mensch, ich habe ja so viel Not schon bei dir gehört, und dass man einfach sich jetzt die Zeit ist und jeder in die Eigenverantwortung gehen soll. Und dieses Hände auflegen, gut. Ich war in Hawaii war ich dieses Jahr. Letztes Jahr war ich 3 Monate in Indien. Ich war in den Staaten bei Dr. Eric Weiss. Ich habe in Brasilien Heiler aufgesucht, die wirklich gut sind, um das zu sehen oder was man tun kann, ja. Hab sehr viel mitgebracht. Lass mich fragen. Du hast gesagt, knüpfen doch nochmal an. 95 ist das Café dicht gemacht worden. Dicht, ja. Seit 1995, das ist ja nun schon lange her, bist du so professionelle Heilerin geworden seitdem? Ja. Ja? Ja. Also du hast eine eigene Praxis sozusagen? Ja. Aber ich habe eine Praxis, aber ich verlang fürs Gespräch, denn man muss ja gucken, wo das herkommt, also jeder Mensch hat biologische Sonderkonflikte, ein Modul, schwere Konflikte schlagen ein, zum Beispiel eine Frau wird vergewaltigt, eine Mutter verliert ihr Kind, ein Mann verliert den Arbeitsplatz Und dann sind schwere Konflikte, die dann wirklich in der Psyche, im Körper, im Verstand einschlagen. Und du meinst, die lösen dann eine Erkrankung aus? Und die können sich dann umprogrammieren in eine schwere Erkrankung. Okay, soweit sind wir ja alle, das wissen wir ja alle. Die Frage ist nur, wie kann man, offensichtlich kannst du diese schwere Erkrankung, die dann entstanden ist, durch was auch immer, behandeln oder heilen. Kann man das lernen, was du da kannst? Also ich denke mal, man kann jeder das. Jeder? Ich denke, also das ist nicht etwas, wo... Du meinst, jeder könnte so heilen? Ja, vielleicht jetzt jeder, vielleicht traut sich nicht jeder, aber es ist wirklich, ich habe so Menschen geholfen und habe gesagt, mach das oder hab's Vertrauen und leg die Hände auf. Die Mutter macht es doch auch beim Kind. Wenn das Kind hinfällt. Ja, vielleicht. Ist was dran. Die Heilenergie, es ist nicht so, dass es nicht jeder könnte. Aber vielleicht gibt es, ja, du magst recht haben, aber es gibt sicher da noch wieder eher begabtere Menschen und weniger begabt. Aber nochmal, ganz im Ernst, wenn jemand mit einer ganz schweren Krebserkrankung zu dir kommt, der vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben hat, der alles Medizinische gemacht hat, hast du nicht Angst, dass du zu hohe Erwartungen wächst in dieser Person? Keine Heilsversprechungen und man kann nur dieses Heiler, seine eigene Heilfähigkeit heilen. Ich habe doch selbst Brustkrebs gehabt und zu mir haben sie 4 Wochen gegeben, die Uni. Und ich war aufgeschmissen, ja. Und ich habe dann auch meine eigene Heilenergie benutzt und ich habe die Konflikte gelöst. Also du kannst sagen, kannst du sagen, ich kann jeden heilen? Nee. Das nicht? Also es gibt auch Krankheitsverläufe oder Menschen, die vor dir sitzen, wo du merkst, es geht nicht. Wenn ich, sagen wir mal, sage und ich verlasse diesen Tyrannen nicht, der mich schon 25 Mal gepiesackt hat und ich leide immer noch weiter und der Konflikt wird immer noch mehr und mehr und sie möchte einfach nur leiden und nicht lösen. Okay, lassen wir mal so was Psychologisches raus. Ich bleibe nochmal bei der schweren Krebserkrankung. Gibt es Fälle, wo du da sitzt und merkst, ich kann dieser Person, so leid es dir auch tut, du kannst ihr nicht helfen? Nee, weil es Gottes Wille ist. Was ist Gottes Wille? Ja, Gottes Wille ist, der eine geht mit 23, der andere mit 93. Das heißt im Klartext, du kannst ihr nicht helfen? Also das, nicht bei allen. Das heißt, es gibt dann auch Menschen, die an ihren Erkrankungen sterben, obwohl du bei ihnen warst? Ja. Du erklärst das mit einer göttlichen Kraft? Ja, das erkläre ich mit dieser Kraft. Mhm. Ich bete auch manchmal, also wirklich im Vorfeld, und ich mache auch Sternbehandlung. Also ich habe sehr viele junge Missbrauch oder Menschen, die Panikattacken haben, mit Kindern und mit Jugendlichen. Das ist immer mein Liebesdienst. Ja? Mhm. Die dürfen bei mir anrufen und da sind so viele gute Dinge gegangen. Nun, wirst du sicher den Vorwurf kennen, dass vielleicht einige Leute sagen, Mensch, das ist ja alles Humbug. Die bildet sich das ein, die redet da schön. Nee, es gibt ja einfach genügend Adresse. Ich habe Adresse, wo ich dir geben könnte, das machen wir ja nicht. Aber ich habe Menschen, die gesagt haben, meine Adresse kannst du veröffentlichen. Ich habe mir einfach viele Leute. Mhm. Ja, ich möchte keine Lorbeeren, ich möchte auch keine Selbstzucht. Mhm. Ja, das möchte ich alles nicht, aber ich weiß immer, dass viel Gutes entsteht. Was kostet denn eine Behandlung bei dir? Also bei mir kostet die Heilbehandlung, die kostet nichts. Und wenn ich Fernbehandlung mache, auch nichts. Das, was die Leute mit mir besprechen wollen, dürfen sie zahlen. Wenn sie eine andere Behandlung wollen, eine Reinkarnationstherapie oder eine Gesprächstherapie, Achso, sowas bietest du auch an. Ja, das kostet dann was. Und die Heilbehandlung kostet nichts. Das ist von Gott gesandt und das kostet nichts. Ich möchte mal an dieser Stelle sagen, weil wir hier wirklich keine Werbeplattform sind. Nein, ich sag's nicht dir, ich sag's unseren Zuschauern und Zuhörern. Bitte fragt jetzt nicht nach der Adresse und der Kontakt. Das können wir nicht machen. Das machen wir nicht. Ich möchte das gar nicht. Okay, ist klar. Ich will nur sagen, dass jeder Mensch das kann und ins reine Bewusstsein gehen und in die Liebe gehen. Und was ich vielleicht sagen kann, unabhängig von Werbung, es gibt genügend Bücher mittlerweile, die wunderbar das beschreiben, sehr gute, gerade so die seelischen Ursachen der Krankheiten von Björn Eibel. Wenn das jeder hat, der wird die große Not schließen, weil niemand mehr Angst haben muss. Also, was ich erahne, worin du recht hast, dass wir alle vielleicht noch Fähigkeiten in uns tragen oder viele von uns, von denen wir gar keine Ahnung haben. Ja. Und je mehr man sich darauf besinnt, kann es durchaus sein, dass da Kräfte freigesetzt werden. Das halte ich auch durchaus für möglich. Es ist nur sehr schwierig, das alles zu bündeln. In der kurzen Zeit. Natürlich, natürlich. Ja. Barbara, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Und ich auch. Und ich finde es toll, dass du den Menschen auch, sagen wir mal, mit Psychologen und mit den ganzen Dingen beiseite stehst. Finde ich super. Und wie lange Jahre du das schon tust, ja. Und das ist einfach für mich, wie soll man sagen, ein Liebesdienst. Das ist auch ein Heildienst, ja. Vielen Dank. Genauso Heiler wie ich oder andere. Das ist ein Liebesdienst, ja. Und das finde ich toll und vielleicht hören wir uns da wieder mal. Sehr gerne. Ich wünsche dir natürlich ein wunderschönes, bald ist schon Dezember. Ja. Und da wünsche ich dir, du bist ja im Dezember, eine wunderschöne Zeit und einen guten Rutsch in dieses wunderbare neue Jahr. Danke, Barbara. Allerbeste. Vielen Dank, sehr lieb alles von dir. Liebe. Ciao. Dir auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, seid es bitte nicht böse, wenn wir nicht diese Kontakte herstellen können. Ich weiß, jetzt explodiert unser Mailfach, aber wir können das wirklich nicht machen, weil das wäre eine Plattform hier, eine Werbeplattform. Dann kommen wir in Teufelsküche. Bitte, bitte, versteht das. 1.47 Uhr. Vera, 50. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Vera. Was hast du denn mit deinen eigenen Händen getan? Domian, als erstes möchte ich mal sagen, du raubst mir seit 10 Jahren den Schlaf. So. Aber ich hoffe, du verzeihst es mir. Ja, verzeih dir jedes Mal. Also, ich habe mit meinen eigenen Händen getan, und nicht nur mit meinen Händen, sondern auch den Händen meiner Kinder, wir haben die Urne meines Mannes mit unseren Händen, Handabdrücken und Namen und Blümchen fertiggestellt, damit der dann in die Erde gesetzt werden konnte. Das erklären wir mal genau. Ihr habt eure Händeabdrücke auf die Urne gedrückt? Ja, pass auf. 98 hat sich mein Mann das Leben genommen. Mhm. Ich wusste es erst gar nicht, meinen Kindern zu erklären. Ich habe gesagt, er ist krank gewesen, das ist er. Und der liebe Gott hat ihn zu sich genommen, so wie ich euch zu mir nehme. Da waren die Kinder noch, unter meiner Decke. Da waren die Kinder noch klein. Ja, einer 5, einer 8. Ja. Und dann habe ich so eine Terrakotta-Urne gekauft. Ne? Ja. So eine gebrannte. Ja. Und die habe ich dann nach Hause geholt mit den Kindern und sie haben die dann bemalt mit unseren Handabdrücken. Und die Kinder haben die Namen drauf geschrieben, haben Blümchen aufgemalt. Da war aber die Asche des Mannes noch nicht drin. Nein. Da war die noch nicht drin. Mhm. Ich hatte nur gedacht irgendwie, nein, ich habe gar nichts damals gedacht. Ich habe damals einfach nur gehandelt. Ich habe einfach nur gedacht, dass wir kaufen jetzt so ein Ding, nehmen die mit nach Hause und wir bemalen die am Küchentisch, weil da geht der Papa rein. Mhm. Was ich mir schon gerade sehr, sehr, wahrscheinlich auch sehr schwer und bedrückend vorstelle. Auf dem Küchentisch steht die Urne deines Mannes, der jung sich das Leben genommen hat, und die zwei Kinder sitzen dabei. War es nicht auch furchtbar? Du, mir kann ich dir gar nicht mehr sagen. Das war einfach ein Funktionieren. Ich meine, ich finde die Idee nicht schlecht. Ich hab das einfach gemacht und ich weiß, ich war damals in so einer Beratungsstelle und die Frau, die meine Therapeutin damals hat, die hat gesagt, mein Gott, andere Leute schreiben Jahre Bücher darüber und du machst das einfach. Ich finde insofern auch ausgesprochen gut, weil du somit auch den Kindern noch näher den Tod gebracht hast, also beigebracht hast oder erklärt hast, indem sie das machen. Ich habe mal so bei einem Bestatter mir das mal angeschaut, da dürfen kleine Kinder die Särge anmalen von Oma und Opa. Und sowas Ähnliches. Genau, ganz genau, ja. Rot. Genau, ganz genau, ja. Und sowas Ähnliches hast du ja dann auch gemacht. Ja, ich hatte von dem später erst gehört. Ich habe das einfach gemacht, weil ich gedacht habe, das machst du. Na, so. Und habe immer nur gedacht, das musst du jetzt machen, weil dann geht's nicht mehr. So, dann habt ihr da am Küchentisch gesessen und habt die Urne bemalt. Mit Blümchen, mit allem Kram. Genau. Und dann war die Trauerfeier und die Urne war noch im Haus. Weil da war ja dann wegen Staatsanwaltschaft und, ne, war ein Selbstmord. Und dann habe ich die Urne versteckt, weil ich gedacht habe, das ist ein bisschen makaber, wenn die Trauergäste hier sitzen. So. Ja. Und ich weiß dann, als die Urne vor der Kapelle stand, dann sagt der Johannes, der Kleine, sagt dann, wie kommen die denn an unsere Urne? Bitte? Was? Wie kommen die an unsere Urne? Ja, wie kommen die an unsere Urne? Ich sage, die habe ich denen gebracht. Mhm. Ja, warum? Der war damals 5. Mhm. Ja, so. Der wusste nicht, dass sein Papa da rein sollte, weil das konnte er sich nicht vorstellen. Nee, das kann man sich als Kind nicht vorstellen, Nein. dass der Papa verbrannt wird und so ein bisschen übrig bleibt vom Papa und dann in der Urne ist. Ja, genau. Dann hast du es ihm aber erklärt. Nee, nicht direkt, sondern als er dann das erste Mal, als die Urne dann versenkt war und ich stand auf dem Grab und mit den Kindern, wir haben dann Blümchen gesetzt und so, und dann sagte der Johannes, also auf den Namen wollte er nicht nennen, aber sagte der, der Große, sagte, da ist die Urne. Und dann sagte der Kleine, wie haben die den denn da reingekriegt? Hat der Große einfach gesagt, ja, weil die den verbrannt haben. Ganz cool. Die haben den verbrannt. Hat der Kleine das denn dann so einigermaßen verstanden? Ja, der hat jetzt mal erstmal nicht mehr nachgefragt. Dann war nur einfach klar, wenn man verbrannt wird, ist ja weniger da. Ist weniger da, ja klar. Ja. Im Nachhinein, das sind viele, viele Jahre vergangen, war eine gute Aktion, ne? Ja, war eine gute Aktion. Ich habe den Kindern erstmal nicht gesagt, was passiert ist. Ich habe ihnen erstmal nur gesagt, der ist an seiner Krankheit gestorben. Warum hat er sich das Leben genommen? Depression. Der war fast anderthalb Jahre in klinischer Behandlung, also auch stationär aufgenommen. War für dich als junge Mutter und junge Frau wahrscheinlich auch ein unglaublicher Schock. Krankheit habe ich erst verstanden, dass er tot war. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich in der Dusche mit seinem Schal in der geschlossenen Abteilung stranguliert. Ach du lieber Gott. In der Klinik? Ja. Mein Gott. Warst du zornig am Anfang? Am Anfang wusste ich gar nicht, was ich fühlen sollte. Ich wollte es erstmal alles wissen. Ich habe mit dem Pfleger nochmal gesprochen, der Dienst hatte. Der hatte totale Angst vor mir, weil er Angst hatte, ich mache ihm Vorwürfe. Ich will wissen, wie es passiert ist, weil meine Fantasie geht sonst mit mir durch. Ja, klar. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, als der Blues begann. Das ist eine Geschichte, da macht sich ein Kind immer Fantasien über den Unfall der Mutter. Das wollte ich mir und meinen Kindern ersparen, diese Fantasien. Ich wollte, dass wir alle die Wahrheit wissen. Meinen Kindern habe ich ein Jahr später die Wahrheit gesagt. Ach doch, schon ein Jahr später, da waren sie immer noch relativ klein. Ja, aber ich hatte irgendwie keine Ahnung, ich hatte immer so Eingebungen. Ich hatte die Eingebung, ich muss denen erklären, man hat ganz, ganz viele Gefühle, man ist glücklich, man ist traurig, man ist fröhlich, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Und da bei denen war auf einmal das Gefühl der Traurigkeit am meisten und darum sind alle anderen Gefühle weggegangen. Und hatte... Die Kinder sagen heute noch zu mir, mein Gott, du hattest Filmrollchen und Feuerzeuge auf dem Tisch verteilt, um uns das zu erklären. Aber so haben wir es verstanden. Also. Vera, danke für die rührende Geschichte. Und ich glaube, dass du das gut gemacht hast, Thomas. Das war wahrscheinlich genau das Richtige. Intuitiv gemacht hast du es. Ja, das Nachspiel ist, dass ich vor... jetzt fast vor anderthalb Jahren meinen Jüngsten in die Klinik stecken musste, weil er genau das gleiche Wort hatte. Ach du. Aber ich hoffe, dass alles gut ist. Den habe ich vor dem ICE bewahrt. Nee, nicht ich. Eine Freundin von ihm hat ihn davor bewahrt. Ja, jetzt ist wieder alles gut. Gott sei Dank. Weil der wollte zu seinem Papa. Ach du. Aber jetzt ist alles im grünen Bereich im Moment. Im Moment, ja. Aber sehr ich gut. denke, das wird auch sein Ding sein. Das wird ihn begleiten. Und jetzt ist er gerade 18 geworden. Und ich denke... Also man muss da ein Auge drauf haben. Ja, immer. Ja. Liebe Vera, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Und wir sehen uns ja jede Nacht. Ja. Ne? Ja, leider. Alles Gute. Tschüss, Vera. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Eine schöne Nacht. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist noch die Claudia. Claudia ist 43. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen, Domian. So, was hast du mit deinen eigenen Händen? Mit meinen eigenen Händen habe ich vor 4 Monaten am 10.07.2011 meinen Mann ins Leben zurückgeholt. Ins Leben zurückgeholt? Ja. Was war geschehen? Ja, mein Mann ist einfach vor mir praktisch tot umgefallen, mitten aus dem Leben. Ein gestandener Mann. In der Wohnung oder draußen? In der Wohnung. Mir, ja. Plötzlich einfach umgefallen? Einfach plötzlich umgefallen, saß auf dem Sessel. Und wir hatten uns kurz noch unterhalten und auf einmal greift er sich an den Kopf und fällt direkt vom Sessel runter. Ach. ist mit dem Kopf noch auf den Boden geknallt, ist nach oben, hat sich nach hinten bewegt, ist noch mit dem Kopf noch an die Balkontüre noch geknallt und lag mit dem Kinn auf der Brust und war tot. So, und was hast du da in dem Moment gemacht? Erstmal geschockt, ich habe geschrien, habe sofort das Telefon zur Hand genommen und habe erstmal die 112 gewählt, weil ich war so geschockt. Ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst, wenn jemand aus der eigenen Familie oder den Mann, den du liebst oder überhaupt denjenigen, den du liebst, einfach da tot liegt, nicht mehr atmet. Ja. Er sah auf einmal ganz anders aus, dicke geschwollenes Gesicht und blau angelaufen und die Augen vorgequollen. Also es war schon ein Drama. Also Rettungswagen geholt? Bitte, ich habe sie direkt in den Rettungswagen geholt und er sagte zu mir, ich sollte ihn reanimieren. Ich konnte nicht. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Dann hat er mich dann angeschrien, ich sollte es tun und dann habe ich es getan. Wie hast du es gemacht? Ich habe ihn erstmal an den Füßen gezogen, dass der Kopf erstmal wieder gerade war und hatte gedacht, er holt vielleicht wieder von alleine Luft, hat aber natürlich nicht. Und dann habe ich erstmal kurz Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht und dann habe ich kräftig mit meinen Händen auf die Brust gedrückt und beim achten Mal, ich habe dann immer mitgezählt, beim achten Mal habe ich ganz laut geschrien mit meiner ganzen Kraft, wo ich hatte, richtig auf den Brustkorb gedrückt und habe gesagt, jetzt komm wieder. Und in dem Moment kam er auch wieder. Er hat dann tief Luft geholt, hat mich weggestummt, ist hochgekommen, hat mich angeschrien, hat ins Leere geguckt, wollte zur Balkontüre raus. Gott sei Dank habe ich den Knopf gedrückt und in dem Moment wurde er wieder klar. Weil im Nachhinein, weil er war ja dann lange Zeit im Koma. Dann danach wieder? Ja, ja. Er ist noch dreimal reanimiert worden danach. Ach, er ist so aufgesprungen, wie du es gerade erzählt hast? Und ist wieder danach ins Koma gefallen? Nee, das Merkwürdige war, er ist dann auf die Couch, weil er hat dann das Blaulicht gehört. Ich habe gesagt, Schatz, du bist umgefallen. Ich habe ihm gar nicht erzählt, was passiert war. Und dann ist er noch die Treppe noch mit den Rettungsleuten noch runtergelaufen. Ach. Ist ins Krankenhaus gefahren worden. Wir sollten erst eine Stunde später kommen, anderthalb Stunden, weil der Arzt zu mir sagte, der wird jetzt erstmal neurologisch untersucht. Es könnte auch, wir dachten vielleicht ein Schlaganfall oder so. 44 Jahre alt, ja, also direkt mitten aus dem Leben. Was war es denn? Und ein Herzkammerflimmern ist erst 2 Tage später festgestellt worden. Und jetzt hat er einen Defibrillator eingebaut bekommen, war auch lange Zeit dann im Koma. Und wie dramatisch. Ja, es war sehr dramatisch. Geht es Ihnen heute richtig gut wieder? Ihm geht's richtig gut. Er hat super Blutwerte, hat nichts am Herzen, nichts. Er ist einfach, das heißt, kann jedem passieren. Das heißt, wenn du das nicht getan hättest, wovor du so Angst gehabt hast, wäre tot. Ja, wäre tot. Das hat aber zusammen auch die Ärzte ihm gesagt. Und du hast früher sowas nie trainiert, Mann? Nein, nie. Noch nie in meinem Leben. Als du das gemacht hast, hattest du den Arzt noch am Telefon, dass der dir gesagt hat? Er war noch mit am Telefon und er hat mitgezählt. Ah. Und also wenn er auch nicht gewesen wäre, dann wäre irgendwie... Also das war gute Teamarbeit, war das? Ja, das war eine gute Teamarbeit. Was sagt dein Mann zu diesem wahnsinnigen Vorfall? Mein Mann, der ist mir dankbar. Wir haben jetzt so schnell wie möglich geheiratet. Wir haben vor 14 Tagen geheiratet am 28. Ach so, ihr wart noch gar nicht verheiratet. Nein, wir waren noch nicht verheiratet jetzt erst. Mann, was für eine dramatische Geschichte. Ja. Das stimmt. Und du Lebensretterin, sage ich mal zu dir. Ja, danke schön. Das haben die Ärzte auch gesagt. Die Ärzte alle haben gesagt, also Herr Ritter, Sie können froh sein, dass Ihre Frau da war und ihr haben Sie Ihr Leben zu verdanken. Super. Gratulation. Dankeschön. Gratulation, liebe Claudia. Ja. Danke, dass du angerufen hast. Schönen Gruß an deinen Mann. Ja, mach ich. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Unser Thema mit den eigenen Händen in der Technik Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 50 50. Ihr könnt mailen domian@wdr.de. Und ich hoffe, dass wir morgen pünktlich um 1 Uhr hier 1 Live und WDR Fernsehen sind. Damit eine offene Themennacht. Wie gesagt, bis dahin. Tschüss.